haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Putzfrau. Erster Teil. Klienten kommen und gehen, einige schneller, andere gar nicht, und ab und zu bleibt einer liegen und segnet das Zeitliche. Mein neuer Klient war ein erfolgreicher Geschäftsmann, der eine Speditionsfirma führte, die er mir in lauten Worten anpries, ehe er mir verriet, weshalb er einen Privatdetektiv engagieren wollte. 15 Jahre habe ich hart gearbeitet. Das Speditionsgeschäft ist hart umkämpft und der Staat kassiert ab. Mit Steuern und Abgaben. Nichts kann uns aufhalten, das ist unser Motto. Bei Wind und Wetter. Das ist ja ganz schön und gut. Aber wenn ich mir alberne Werbesprüche anhören will, kann ich den Fernseher einschalten. Wir machen keine Fernsehwerbung. Ist viel zu teuer. Zudem habe ich nicht vor, den Mist, den die produzieren, auch noch zu finanzieren. Vor ein paar Jahren habe ich einen Entwurf für einen Fernsehfilm geschrieben. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Lastwagen. Der eine Lastwagen ist ein Schweizer und der andere kommt aus Georgien. Die beiden Fahrer verstehen sich überhaupt nicht. Aber die beiden Trucks können nicht voneinander lassen. Ich glaube, mit diesem Film könnte man die Herzen der Menschen erobern. Und auch Kulturpreise gewinnen. Das bezweifle ich. In meiner Familie haben alle eine künstlerische Ader. Mein Vater ging mit einer Tänzerin fremd und meine Mutter hat in einem Museum einen Herzinfarkt erlitten. Das ist bedauerlich, bedauerlich. Ich könnte Ihnen einen Psychologen vermitteln, der auf derartige Fälle spezialisiert ist. Er hat auch meinen Nachbarn erfolgreich behandelt. Früher litt er an Depressionen und wusste nicht warum. Jetzt leidet er an Depressionen und weiß warum. Einer unserer Fahrer ist in Behandlung, seit er einen Radfahrer angefahren hat. Der fuhr nachts ohne Licht und jetzt soll mein Fahrer schuld sein, nur weil er sich nicht an die Pausen hielt und 25 km/h zu schnell war. Lastwagen, die verderbliche Güter transportieren, sollten sich nicht an Verkehrsregeln halten müssen. Das ist meine Meinung. Wenn Sie nicht endlich zur Sache kommen, werde ich eine Petition starten, die Lastwagen verbietet. Und Speditionsfirmenbesitzer nach Lappland verbannt. Ja, das hätten manche gerne. Aber glauben Sie mir, bald wird unser Schienennetz regelmäßig zusammenbrechen. Und dann werden alle froh sein, dass es uns gibt. Auf uns ist Verlass. Tag für Tag, wenn es sein muss, auch sonntags und in der Nacht. Ich glaube, ich werde mir jetzt ein schönes Mittagessen gönnen. Und danach werde ich einigen Lastern die Reifen zerstechen. Probieren Sie das ruhig. Vor ein paar Jahren ist ein jugendlicher Heißsporn, der das tat, ums Leben gekommen. Der Reifendruck ist enorm. Das ist wie eine kleine Explosion. Das ist Ihre letzte Chance. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie sich um meine Frau kümmern. Ist sie gut aussehend, willig und leidenschaftlich? Offenbar hat sie ihre Leidenschaft neu entdeckt. Ich verstehe. Solche Aufträge nehme ich nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an. Dann sind wir im Geschäft. Leider ja. Gut. Ich möchte wissen, mit wem sie es treibt und wie lange das schon geht. Fakten und Fotos. Das kann eine Weile dauern. Die meisten tun es heimlich. Meine Frau ist seit Wochen kaum mehr zu Hause. Angeblich trifft sie sich mit Freundinnen. Ich glaube, dass sie es mit meinen Fahrern treibt. Zumindest mit einem. Das muss unterbunden werden. Geschäft und Privat habe ich immer sauber getrennt. Meine Frau soll sich gefälligst einen anderen Liebhaber suchen. Ihnen macht es nichts aus, dass Ihre Frau einen anderen Mann hat? Es stört Sie nur, dass es vielleicht einer Ihrer Fahrer sein könnte. So ist es. In einer Ehe gibt es Krisen, das ist normal. Aber ich kann es nicht dulden, dass mein Geschäft darunter leidet. Ich werde den Kerl umgehend entlassen. Er hatte keinen konkreten Verdacht. Deshalb gab er mir eine Liste seiner Fahrer, inklusive Fotos und Stichworten. Seine Frau war um die 30 und sah aus, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Da sie täglich schwimmen ging, war es ein leichtes, in ihre Nähe zu kommen. Kann es sein, dass Sie mich beobachten? Ganz diskret. Ihr Mann glaubt, dass Sie es mit einem seiner Lastwagenfahrer treiben. So? Glaubt er das? Ja. Und Sie sind hier, um es zu beweisen. So ist es. Ehrlich gesagt mag ich solche Aufträge nicht, aber mein Kontostand lässt es nicht zu, dass ich sie ablehne. Ich schlage Ihnen deshalb vor, dass Sie mir sagen, wer es ist, und ich werde Sie dafür nicht länger behelligen. Das ist aber schade. Was ist schade? Einen Mann wie Sie könnte ich gut gebrauchen. Ich fahre keine Lastwagen und ich verrechne nach getaner Arbeit ein Honorar. Kein Problem, Sie sind engagiert. Sie wollen mich engagieren? Aber klar, heute Nacht. Ich bin sicher, dass Sie ein echter Kerl sind, der etwas drauf hat. Sie sind schamlos. Was soll ich Ihrem Mann sagen? Ihnen wird schon etwas einfallen. Der Fall entwickelte sich nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Frau Eckhardt erzählte mir, weshalb es ihr egal war, was ihr Mann von ihr hielt. Offenbar ging es der Speditionsfirma nicht besonders gut. Und Frau Eckhardt hatte von ihrem Vater eine Menge Geld geerbt. Mein Klient gab zu, dass er in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte. Ohne das Geld meiner Frau wäre die Firma vor 2 Jahren pleite gegangen. Deshalb bin ich ihr unendlich dankbar. Sie beide sollten sich zusammensetzen und beraten, wie Sie in Zukunft privat und geschäftlich zusammenarbeiten möchten. Sie sind der mieseste Detektiv, der mir je untergekommen ist. Sie haben bereits andere Detektive auf Ihre Frau angesetzt. Alles Versager. Behaupteten, meine Frau habe kein Verhältnis. Wahrscheinlich wurden Sie alle von meiner Frau bestochen. Ich habe jedenfalls keine Lust, mich zwischen Ihnen und Ihrer Frau zermalmen zu lassen. Ich will, dass Sie mir berichten. Wenn sie so schamlos ist, dass sie es mit jedem treibt, nur um mich zu ärgern, dann werde ich die Scheidung einreichen. Egal, was das für meine Firma bedeutet. Sie sollten mit ihr reden. Das werde ich nicht tun. Sie legt es darauf an. Ich will wissen, wie weit sie geht. Treffen Sie sich mit ihr. Heute Nacht. 2000 Franken. Morgen früh werden Sie mir detailliert Bericht erstatten. Wie detailliert? Wenn Sie Verbalerotik mögen, können Sie eine dieser teuren Telefonnummern anrufen. Ich will nur wissen, ob sie so schamlos ist, um mit einem schlecht gekleideten, nicht mehr sehr jungen Typen wie Sie ins Bett zu gehen. Nur um mich zu ärgern. Es waren erst ein paar Stunden vergangen, aber ich hatte bereits genug von den beiden. Ich erklärte Herrn Eckhardt, dass ich mich nicht mit seiner Frau treffen würde und er sich auch nicht darum bemühen sollte, mein Honorar zu erhöhen. Auch wenn ich mich insgeheim verfluchte, denn die 2000 hätte ich gut gebrauchen können. In meinem Büro erlebte ich eine Überraschung. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, dass Sie mich anrufen würden. Woher haben Sie meine Adresse? Mein Mann hat sie mir gegeben. Ihr Mann? Ach, uns ist so langweilig. Wir dachten, wir arrangieren ein schönes Spiel, um unser Liebesleben ein wenig aufzupeppen. Ich sollte Ihr Spielzeug sein. Wir stellten uns vor, wie interessant es sein würde. Ich beobachte den ganzen Tag, mein Mann würde die Fotos sehen und ich würde mit allen möglichen Männern flirten. Natürlich nicht richtig. Und der olle Meloni würde brav mitspielen und für ein nettes Honorar die Informationen liefern. So ist es. Falsch spekuliert. Ich mach sowas nicht. Das ist mir zu blöd. Das ehrt Sie. Sie haben den Test bestanden. Was für ein Test? Ich werde Sie engagieren. Tatsächlich? Jetzt hier in Ihrem Büro. 50.000 ist eine nette Summe. Wen soll ich dafür um die Ecke bringen? Meinen Mann. Das ist auch wieder ein albernes Spiel. Hm? Ist es nicht. Ich biete Ihnen 50.000, wenn Sie heute Nacht meinen Mann ermorden. Und weshalb sollte ich das tun? Weil der Jackpot nicht nur aus 50.000 Franken besteht. Ich bin die Zugabe. Nicht übel, aber vielleicht sollte ich es doch lieber mit dem Euro-Lotto versuchen. Meine Offerte steht. Wenn mein Mann morgen tot ist, kriegen Sie das Geld und ich stehe Ihnen ein Wochenende lang zur freien Verfügung. Na? Sie kam näher und zeigte mir einen Jackpot, der tatsächlich nicht übel aussah. Als sie mein Büro verlassen hatte, trank ich einen Whisky und danach noch einen Whisky. Erst nach Nummer 3 war die Versuchung vollständig verschwunden. Ich trank einen Kaffee und danach noch einen Kaffee. Und nach Nummer 3 war die Neugier wieder da. Ich suchte im Telefonbuch nach der Adresse des seltsamen Ehepaars und wurde fündig. Na, Maloney, ich nehme nicht an, dass Sie zufällig hier sind. Ich vermute, dass sich Frau Eckhardt bereits bei Ihnen gemeldet hat. Ein anonymer Anruf. Die Leiche wurde im Badezimmer gefunden. Dann hat sie noch einen Mörder gedungen. Wovon reden Sie, Maloney? Frau Eckhardt war auf der Suche nach einem Mörder. Frau Eckhardt liegt tot in der Badewanne. Wir gehen von einem Unfall oder von einer Selbsttötung aus. Er ließ mich eintreten. Tatsächlich lag in der Badewanne eine Frau. Doch es war nicht die Frau, die mir den Auftrag gegeben hatte, ihren Mann zu ermorden. Die Frau in der Badewanne war dunkelhaarig und mindestens 20 Jahre älter. Als Herr Eckhart eintraf, lag die Leiche nicht mehr in der Badewanne, sondern in einem Sarg. Er winkte mir zu und wunderte sich darüber, dass so viele Menschen in seinem Haus herumstanden. Als er in seiner Agenda vergeblich nach einem Eintrag gesucht hatte, dämmerte ihm langsam, dass etwas vorgefallen sein musste. »Ich dachte, meine Frau habe sich wieder einmal einen makabren Scherz erlaubt.« Der Sarg sieht nicht schlecht aus. Ist er echt? Ihre Frau liegt in dem Sarg, Herr Eckhart. Das ist nicht meine Frau. Das ist Frau Zornig, unsere Putzfrau. Die Tote in der Badewanne war Ihre Putzfrau? Das sagte ich doch gerade. Das verstehe ich nicht. Putzfrauen legen sich normalerweise nicht in die Badewanne. Sie putzen sie lediglich. Und auch nicht um Mitternacht. Da ist doch etwas oberfaul. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Was ist eigentlich los? Ist Frau Zornig in der Badewanne ertrunken? Wir gehen davon aus, dass es zu einem Kampf kam. Die Frau hat eine Wunde am Hinterkopf. Vermutlich ist sie mit dem Kopf an die Wanne geschlagen. Frau Zornig hat in der Badewanne mit jemandem gekämpft? Wir haben ihr nicht erlaubt, zwei Personen mit ins Bad zu nehmen. Sie wussten, dass Ihre Putzfrau Ihre Badewanne benutzte. Wir haben es ihr ausdrücklich erlaubt. Sie lebt in einer kleinen Wohnung und hat nur eine Dusche. Sie badet aber für ihr Leben gern. Sie verrechnet dafür nur 3 von 4 Stunden, die sie für uns putzt. Putzte und badete sie immer spät nachts? Von 8 bis um Mitternacht. Sowohl ich als auch meine Frau sind abends oft nicht zu Hause. Da dachten wir, wenn Frau Zornig einmal in der Woche abends bei uns putzt, ist das gleichzeitig auch ein guter Schutz vor Einbrechern. Offenbar hat es aber nichts genützt. Sie glauben, dass jemand in ihr Haus eingebrochen ist? Wer sollte sonst mit Frau Zornig kämpfen? Meine Frau hat zwar splinige Ideen, aber mit einer nackten Putzfrau zu kämpfen, würde selbst ihr nicht einfallen. Wir fanden keine Einbruchsspuren und es stand auch kein Fenster offen. Wir gehen davon aus, dass der Täter einen Schlüssel besitzt oder sich bereits im Haus aufhielt, als die Putzfrau erschien. Fehlen Wertgegenstände. Das muss ich zuerst überprüfen. Zuerst aber möchte ich meine Frau anrufen. Und jetzt zu Ihnen, Maloney. Arbeiten Sie für die seltsame Familie? Nicht direkt. Ich glaube, die beiden spielten nur mit mir. Üble Sache, Maloney. Gelangweilte reiche Ehepaare neigen zu perversen Spielen und verlieren manchmal den Realitätssinn. Ich habe ein Buch gelesen. Über gelangweilte reiche Ehepaare, die im Blutrausch ihre Putzfrau ermorden? Die Neurosen der Reichen und Erfolgreichen. Ein Buch, in dem Sie garantiert nicht vorkommen. Hochinteressant. Reiche können sich ausgefallenere Neurosen leisten als der Durchschnitt. Selbst bei den Bekloppten gibt es keine Gerechtigkeit. Die Reichen sind reichhaltiger bekloppt als die Armen, die einfach nur einen Dachschaden haben. Meine Frau meldet sich nicht. Sie hat psychische Probleme, macht ständig verrückte Dinge. Sehen Sie, Maloney, genau wie ich es sagte. Die Frau ist hochgradig neurotisch und hat die Putzfrau im Wahn ermordet. Meine Frau ist nicht gewalttätig. Wir werden sie zur Fahndung ausschreiben. Und Sie prüfen nach, ob etwas gestohlen wurde. Ansonsten halten Sie sich zu unserer Verfügung. Wir werden Ihr Alibi in den Computer einspeisen und er wird uns sagen, ob es etwas taugt. Ich habe kein Alibi. Ich war den ganzen Abend allein in meinem Geschäft. Auch das werden wir überprüfen. Wir haben den Prototypen eines neuen Fingerabdruck-Aufspürgerätes im Test. Es kann bestimmen, wie alt ein Fingerabdruck ist. Das ist praktisch. Sollten wir an Ihrem Arbeitsplatz keinen frischen Abdruck finden, werden Sie die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Eckhart schaute mich fragend an, doch ich konnte ihm keinen anderen Rat geben als den, keinen Polizisten nach Mitternacht mit weisen Ratschlägen zu füttern. Als ich endlich wieder in mein Büro zurückkam, hörte ich auf der Treppe Schritte hinter mir. Wenig später stand ich in meinem Büro einer Frau und einer Waffe gegenüber. Mein Mann hat versucht, mich anzurufen. Er hat Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Mein Mann lebt also noch? Haben Sie etwas anderes erwartet? Ich habe Sie beauftragt, ihn zu ermorden. Solche Aufträge erhalte ich täglich. Sie langweilen mich mehr als das Fernsehprogramm. Wer meine Aufträge nicht ausführt, muss mit Konsequenzen rechnen. Ich bin sicher, dass die Waffe in Ihrer Hand nicht geladen ist. Und vermutlich können Sie auch nicht damit umgehen. Überzeugt Sie das? Meine Nachbarn werden sich über mich beschweren. Kann ich bei Ihnen übernachten, wenn man mich hier rausschmeißt? Ich bin der Hauptpreis. Mich kriegen Sie nur, wenn Sie meinen Auftrag ausführen. Jetzt sofort. Ich werde Ihren Mann nicht umbringen. Dann bitte ich Sie, jetzt Ihre letzten berühmten Worte zu sagen. Seid nett zu den Nachbarn. Ist das alles? Ist jetzt drin. Mein Gott, bin ich erschrocken. So sind die netten Nachbarn, erschrecken junge Frauen und retten Ollen Melonis das Leben. Ich hätte sie nicht erschossen. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Lassen Sie die Waffe schön liegen. Ich brauche das einfach, das Gefühl der Kontrolle, der Macht. Mein Mann lacht nur noch, wenn ich mit ihm spiele. Deshalb muss ich es mit anderen Männern machen. Wo waren Sie heute Abend? Ich war in meinem Auto unterwegs, ohne Ziel. Sie waren nicht in Ihrem Haus. Warum sollte ich? Mein Mann arbeitet fast jeden Abend und zudem war heute die Putzfrau am Werk. Die Putzfrau wurde ermordet. Frau Zornig ist tot? Sie wurde tot in der Badewanne gefunden, nach einem anonymen Anruf. Das ist entsetzlich. Wie konnte ich das nur verpassen? Mein Leben ist sterbenslangweilig und wenn endlich etwas richtig Cooles geschieht, bin ich nicht anwesend. Das ist unfair. Die Frau hatte ganz offenbar einen ziemlich ausgereiften psychischen Defekt. Ich machte ihr klar, dass die Polizei nach ihr suchte, worauf sie versuchte, die Waffe zu ergreifen. Doch ich war schneller. Allerdings nicht schnell genug, um die Frau festzuhalten. Sie entschwand. Ich schloss die Tür und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, ein paar Stunden schlafen. Am nächsten Morgen erkundigte ich mich nach dem Stand der Ermittlungen. Die Welt ist aus den Fugen, Mallory. Die Putzfrau hat schwarz gearbeitet. Und die Speditionsfirma von Eckart steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Und die Ehefrau ist immer noch nicht aufgetaucht. Dafür haben wir Eckarts Alibi überprüft. Wir fanden Fingerabdrücke aus den Jahren 1995 bis 1998. Der Älteste stammt aus dem Jahre 1934. Seltsam ist nur, dass das Gebäude erst 1950 errichtet wurde. Möglicherweise taugt das neue Gerät nicht viel. Wahrscheinlich ist es von einem Polizisten in der Freizeit entwickelt worden. Das Gerät identifizierte Abdrücke, die keine 10 Stunden alt sind. Das würde Eckart entlasten, nicht aber seine Frau. Wurde in dem Haus etwas gestohlen? Offenbar nicht. Das war kein Einbruch, Maloney. Die Putzfrau wurde gezielt getötet. Vielleicht hat der Mörder sie verwechselt. Er rechnet schon damit, dass die Frau in der Badewanne eine Putzfrau ist. Vielleicht sollte Eckarts Frau ermordet werden. Von einem Killer. Es gab einiges, das gegen diese Theorie sprach. Andererseits war es durchaus möglich, dass sich das seltsame Ehepaar gegenseitig aus dem Weg räumen wollte. Ich fuhr zum Haus der Eckarts. Eine junge Frau saß im Wohnzimmer auf einem Sofa. Das ist Frau Zornig, die Tochter von Frau Zornig. Ich habe nicht gewusst, dass meine Mutter als Putzfrau arbeitete. Sie hat es Ihnen verheimlicht? Sie hatte es nicht nötig. Mein Vater starb vor ein paar Jahren und meine Mutter lebte von einer ansehnlichen Witwenrente. Frau Zornig hatte ein Faible für Villen. Sie hat auch in anderen Villen geputzt. Nicht wegen des Geldes. Sie liebte es, ein paar Stunden jede Woche in Villen zu leben. Das hat sie uns so gesagt, als sie sich als Putzfrau bewarb. Möchten Sie was trinken? Danke, aber ich habe noch nicht gefrühstückt. Kaffee und Toast kann ich ebenfalls anbieten. Ich möchte gerne etwas mit Ihnen besprechen. Unter 4 Augen. Ich habe keine Geheimnisse. Tatsächlich. Auch nicht, wenn es um Ihre Frau geht. Meine Frau hat sie vermutlich beauftragt, mich zu ermorden. Wie kommen Sie darauf? Sie ist verrückt. Und das wissen Sie beide. Herr Eckart hat es mir erklärt. Sie muss in geistiger Abwesenheit meine Mutter getötet haben. Es gibt keine andere Erklärung. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Derzeit erscheint mir alles so unwirklich. Eckart nickte ihr trostspendend zu. Offenbar hatte er seine Meinung über seine Frau geändert. Vielleicht aber kam es ihm nicht ungelegen, wenn seine Frau ins Gefängnis wanderte. Egal, ob schuldig oder unschuldig. Am Nachmittag rief ich bei Frau Zornig, der Tochter der ermordeten Putzfrau, an. Die Wohnung ihrer Mutter war noch immer versiegelt und einen Einblick in die Konten wurde ihr vorerst nicht gewährt. Nach einem Anruf der Polizei machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Dort wurde Eckarts Frau verhört. Ich fasse zusammen. Sie haben geplant, Ihren Mann zu ermorden. Sie boten einem uns bekannten Privatdetektiv eine größere Summe, wenn er in der Nacht Ihren Mann umbringen würde. Anstelle Ihres Mannes hat Philipp Maloney aber die Putzfrau ermordet. Moment mal, diese Frau ist geistig verwirrt. Man sollte sie zu Paris Hilton und anderen geistig verwirrten Menschen sperren. Diese Frau weiß genau, was sie getan hat. Im Gegensatz zu Ihnen, Maloney. Früher oder später musste es ja so kommen. Er ist sofort auf den Plan eingegangen. Er sagte, er benötigt das Geld, weil er keine dritte Säule hat. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er sich Mut antrinken musste und dann die Putzfrau nicht von meinem Mann unterscheiden konnte. Die Dame will sich rauswinden, aber das gelingt ihr nicht. Wurden am Tatort Fingerabdrücke gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnten? Jede Menge, Maloney. Wir fanden sogar einen Abdruck aus dem Jahre 1789. Das ist unmöglich. Unser Haus wurde 1970 gebaut. Dafür gibt es sicherlich eine logische Erklärung. Möglicherweise wurde ein Stein aus dem Jahre 1789 verwendet. Verhaften Sie diesen Mann jetzt. Ich möchte ihm nie mehr begegnen. Das kann ich gut verstehen. Ich würde Sushi aus Ihnen machen. Sushi, ist das dieser rohe Fisch mit 5 Buchstaben? Solange er frei herumläuft, bin weder ich noch mein Mann sicher. Er will uns als Zeugen aus dem Weg räumen. Frau Zornig wurde weder von mir, noch von Ihrem Mann, noch von Ihnen ermordet. Jetzt will er sich beliebt machen. Aber das zählt nicht. Sie haben eine Theorie, Maloney. Nur zu. Aber wenn sie schlechter ist als unsere Theorie, dann werden wir sie verhaften. Auf der Stelle. Ich glaube, dass Frau Zornig nicht zum Vergnügen in dem Haus geputzt hat. Vielleicht wollte sie sich Informationen beschaffen. Frau Zornig, eine Agentin. Das wird ja immer schöner. Ganz so abwegig ist das nicht. Wir haben nämlich in Frau Zornigs Wohnung CD-ROMs sichergestellt. Darauf sind Sicherheitskopien wichtiger Unterlagen der Firma Eckart gespeichert. Und das sagen Sie erst jetzt! Folgendes, Maloney. Frau Zornig hat im Auftrag der russischen Mafia die Firmenunterlagen gestohlen. Von der gleichen russischen Mafia wurde sie auch aus dem Weg geräumt. Wir wissen zwar noch nicht, weshalb die russische Mafia Interesse an den Unterlagen hatte, aber das werden wir schon noch herausfinden. Das ist doch alles Quatsch. Weshalb sollten sich die Russen für das Geschäft meines Mannes interessieren? Der steht sowieso vor dem Ruin, weil ein Konkurrent ihm dauernd die guten Aufträge vor der Nase wegschnappt, indem er alle Offerten unterbietet. Noch während sie es sagte, ging ihr ein kleines Licht auf. Beim Polizisten dauerte es etwas länger. Die Mittagspause verhinderte bei ihm zudem ein spontanes Handeln. Ich fuhr mit knurrendem Magen zur Tochter der Ermordeten. Sie arbeitete in einer Blumenhandlung. Ich durfte vor einer Stunde zum ersten Mal in die Wohnung meiner Mutter, um mir einen Überblick zu verschaffen. Dabei habe ich 2 überraschende Entdeckungen gemacht. Darf ich raten? Ihre Mutter hatte ein Zusatzeinkommen und einen Liebhaber. Woher wissen Sie das? Gut geraten ist halb gewonnen. Sie besaß zuletzt eine Menge teuren Schmuck, den ich nie zuvor an ihr gesehen habe. Und die Telefonrechnung zeigt, dass sie täglich mehrmals mit dem gleichen Anschluss telefoniert hat. Und auf wen lautet die Nummer? Severin Kaiser. Der Name sagt mir nichts. Herr Eckart hat vermutlich Sicherheitskopien seiner Geschäftsunterlagen auf CD-ROM mit nach Haus genommen. Buchhaltung, Aufträge, was so zusammenkommt. Ihre Mutter hat diese Kopien möglicherweise gestohlen oder kopiert. Aber wozu? Wer kann ein Interesse an solchen Unterlagen haben? Die Konkurrenz schläft nicht. Eine andere Speditionsfirma? Wir sollten bei der Auskunft nachfragen, ob dieser Herr Kaiser eine Speditionsfirma besitzt. Dann hat er meine Mutter für seine Zwecke benutzt und sie ermordet, als sie lästig wurde? Ohne ihr zu antworten, verließ ich das Blumengeschäft und fuhr ins Polizeipräsidium. Es dauerte 3 Stunden, bis wir Severin Kaiser in seiner Speditionsfirma unsere Aufwartung machten. Er spielte das Unschuldslamm, was zu erwarten gewesen war. Frau Zornig, sagten Sie? Nie gehört. Sie haben täglich mit ihr telefoniert. Ach so, ja. Die Frau hat mich verfolgt. Hat sich in mich verliebt. Das geschieht mir oft mit nicht mehr ganz jungen Frauen. Ich besitze diese Aura des Erfolges und der Sicherheit. Das mögen alleinstehende Frauen nicht. Wir haben am Tatort Fingerabdrücke aus dem Jahre 1513 sichergestellt. Was für ein Tatort? Ermitteln Sie in einem Fall aus dem Mittelalter? Das ist faszinierend. Glauben Sie, dass Sie einen Mord nach 500 Jahren noch aufklären können? Sie lenken ab. Die Fingerabdrücke am Tatort stammen von einem Mann. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Einen Dummkopf? Ein Narr, der überall seine Fingerabdrücke hinterlässt? Sie haben einen ganz anderen Abdruck hinterlassen. Da bin ich aber gespannt. Ihre Stimme? Genau, wir haben Ihre Stimme am Tatort sichergestellt. Moment mal. Von dieser neuen Software weiß ich nichts. Er hat anonym die Polizei verständigt, dass im Hause Eckhardt etwas vorgefallen ist. Genau, wir haben Ihre Stimme. Die können wir mit der DNA ihrer Stimmbänder vergleichen. Und danach haben wir ein Reifenprofil ihrer Sätze. Den Blödsinn glauben Sie doch selber nicht. Eine Stimme kann einem Menschen zugeordnet werden. Der Anruf wurde automatisch aufgezeichnet. Na und? Ich habe vielleicht angerufen. Frau Zornig rief mich an, sagte, dass da jemand im Haus sei. Danach brach die Verbindung ab. Deshalb rief ich bei der Polizei an. In Frau Eckarts Wohnung wurden CD-ROMs sichergestellt. CD-ROMs, die sie Ihnen kopiert hat. Sie hat keine CD-ROMs kopiert. Sie hat mir die Originale... Also ich meine, sie hat mir gesagt, dass sie die Originale der Steuerbehörde weitergeben wollte. Der Steuerbehörde? Nicht Ihnen? Ich sage nichts mehr, das gegen mich verwendet werden könnte. Es wird ein leichtes sein, nachzuweisen, dass Sie die meisten Aufträge in den vergangenen Monaten erhalten haben, weil Sie die Offerten von Eckarts Spedition systematisch unterboten haben. So etwas ist nur möglich mit Insiderwissen. Sie hatten ein Verhältnis mit Frau Zornig. Ich bin sicher, dass wir in Frau Zornigs Kleidern und der Bettwäsche DNA-Material von Ihnen sicherstellen werden, Herr Kaiser. Dann sind Sie geliefert. Sex ist nichts Unerlaubtes. Ich bin nicht verheiratet und Frau Zornig weiß auch nicht. Sie müssen mächtig Eindruck auf Sie gemacht haben. Sie wollte alles für Sie tun. Genau das nutzten Sie aus. Dann wurde sie lästig, sprach von Heirat, einem Leben zu zweit. Deshalb musste sie sterben. Moment mal, Maloney. Wurde dieses Gespräch am Tatort auch aufgezeichnet? Ich reime mir die Wahrheit zusammen. Ein guter Anwalt wird Ihre Wahrheit in der Luft zerpflücken, so. Egal, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Wir werden überprüfen, ob einer Ihrer Finger älter ist als die anderen und mit demjenigen aus dem Jahre 1834 übereinstimmt. Den Abdruck haben Sie noch gar nicht erwähnt. Wir haben noch viel mehr. Bis wir die alle mit den Abdrücken von Herrn Kaiser verglichen haben, werden Monate vergehen. Machen Sie sich auf eine lange Untersuchungshaft gefasst, Herr Kaiser. Ich bin unschuldig. So lange, bis Sie mir das Gegenteil beweisen können. Wie so oft kam eines zum anderen. Herr Kaiser war öfter zusammen mit Frau Zornig gesehen worden und er hatte vergessen, einen Fingerabdruck am Tatort wegzuwischen. Schließlich genügten die Indizien, um ihm den Prozess zu machen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Putzfrau, dritter und letzter Teil.